Der Speicher war groß und dunkel. Es roch nach Staub und Mottenkugeln. Kein Laut war zu hören, außer dem leisen Trommeln des Regens. Da und dort hingen Spinnweben groß wie Hängematten und bewegten sich leise und geisterhaft im Luftzug hin und her. Aus der Höhe, wo eine Dachluke war, drang milchiger Lichtschein herab. Bastian steckte einen großen Schlüssel von innen ins Schloss und drehte ihn herum. Dann schob er den Riegel vor und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Hierher kam nur äußerst selten jemand, das wusste er ziemlich sicher, und selbst wenn der Zufall es gewollt hätte, dass ausgerechnet heute oder morgen jemand sich hier zu schaffen machen musste, so würde der Betreffende die Tür verschlossen finden. Und der Schlüssel war nicht mehr da. Und falls sie die Tür doch irgendwie aufkriegen würden, bliebe für Bastian noch immer genügend Zeit, sich zwischen dem Gerümpel zu verstecken. Nach und nach gewöhnten sich seine Augen an das Dämmerlicht. Er kannte diesen Ort. Vor einem halben Jahr hatte der Hausmeister der Schule ihn beordert, ihm beim Transport eines großen Korbes voll alter Formulare, die auf den Speicher sollten, zu helfen. Damals hatte er auch gesehen, wo der Schlüssel aufbewahrt wurde, in einem Wandschränkchen neben dem obersten Treppenabsatz. Bastian begann zu frieren, denn sein Mantel war durchnässt und es war sehr kalt hier oben. Zunächst musste er eine Stelle suchen, wo er es sich ein bisschen gemütlicher machen konnte. Schließlich würde er ja lange Zeit hier bleiben müssen. Wie lange, darüber machte er sich vorerst noch keine Gedanken. Allerlei Gerümpel stand und lag umher, Regale voller Ordner und seit langem nicht mehr benötigte Akten, übereinander gestapelte Schulbänke mit tintenbeschmierten Pulten, ein Gestell, an dem ein Dutzend veraltete Landkarten hingen, mehrere Wandtafeln, von denen die schwarze Farbe abplatzte, verrostete eiserne Öfen, unbrauchbar gewordene Turngeräte, ein paar ausgestopfte Tiere, die halb von Motten aufgefressen waren, darunter eine große Eule, ein Steinadler und ein Fuchs. Bastian zog den nassen Mantel und seine durchweichten Stiefel aus, ließ sich auf einem Stapel alter Turnmatten nieder und zog sich wie ein Indianer ein paar zerschlissene graue Decken über die Schultern. Er schaute das Buch an. »Ich möchte wissen, was eigentlich in einem Buch los ist, solange es zu ist. Natürlich sind nur Buchstaben drin, aber trotzdem, irgendwas muss doch los sein, denn wenn ich es aufschlage, da ist da auf einmal eine ganze Geschichte. Da sind Personen, die ich noch nicht kenne, und es gibt alle möglichen Abenteuer. Das ist doch alles irgendwie drin im Buch. Man muss es lesen, damit man es erlebt, das ist klar.« Aber drin ist es schon vorher. Ich möchte wissen, wie. Und plötzlich überkam ihn eine beinahe feierliche Stimmung. Er setzte sich zurecht, ergriff das Buch, schlug die erste Seite auf und begann, die unendliche Geschichte zu lesen.